Cousine Lisbeth. Hörspiel in zwei Teilen nach Honoré de Balzac. Bearbeitung und essayistische Texte Cécile Weißbrot. Übersetzung aus dem Französischen Nathalie Melzer und Paul Zech. Teil 1. In der Mitte des Monats Juli des Jahres 1838 steuerte einer jener Wagen, die man als Milord bezeichnet und die seit kurzem auf den Pariser Plätzen und Straßen zu finden waren, durch die Rue de l'Université. In ihm saß ein beleibter Herr von mittlerem Wuchs, in der Uniform eines Hauptmanns der Nationalgarde. Das Gesicht des Mannes strahlte Selbstzufriedenheit aus, sein Teint glänzte rötlich und brachte sein pausbäckiges Gesicht zum Leuchten. An diesem Glorienschein, der sich um die Stirn reich gewordener Krämer im Ruhestand legt, ließ sich einer der oberen 500 von Paris erkennen oder doch wenigstens ein ehemaliger Stadtrat vermuten. Auf der preußisch geschwellten Brust prangte das Band der Ehrenlegion. Der Milord hielt zwischen der Rue de Bellechasse und der Rue de Bourgogne vor dem Tor eines stattlichen Hauses, das erst kürzlich auf dem Hof eines alten Stadtpalais mit Garten errichtet worden war. Das Palais hatte man verschont. Es stand noch immer da in seiner ursprünglichen Form auf dem um die Hälfte geschrumpften Hof. Das gesamte Erdgeschoss wurde von Baron Hulot d'Hervy bewohnt, der zur Zeit der Republik Oberkommissar, dann Generalintendant der Armee und schließlich Chef einer der wichtigsten Abteilungen im Kriegsministerium geworden war, Staatsrat, Großoffizier der Ehrenlegion und so weiter und so fort. Baron Hulot hatte sich den Beinamen d'Hervy selbst gegeben, nach seinem Geburtsort. Damit unterschied er sich von seinem Bruder, dem berühmten General Hulot, Oberst der kaiserlichen Gardegrenadiere, von Napoleon nach dem Feldzug von 1809 zum Grafen von Pforzheim ernannt. Nachdem der Bürgerhauptmann die Glocke gezogen hatte, bemühte er sich, seinen Rock, der an dem birnenförmigen Bauch durch das Treppensteigen hochgerutscht war, militärisch zu straffen. Kaum hatte der livrierte Diener den Hauptmann erblickt, gewährte er ihm Einlass und so folgte der in jeder Hinsicht gewichtige Mann dem Bediensteten ins Haus. Der meldete beim Öffnen der Salontür: Monsieur Crevel. Dieser Name, der so viel wie Spitzbauch bedeutet und daher unvergleichlich gut zur äußeren Erscheinung des Trägers passte, schien der hochgewachsenen, blonden und wohlkonservierten Dame des Hauses förmlich einen elektrischen Schlag zu versetzen. Sie sprang auf. »Hortense, mein Engel, geh doch mit Lisbeth ein wenig in den Garten«, sagte sie mit Nachdruck zu ihrer Tochter, die an einer Stickerei saß. »Hortense, mein Engel, geh doch mit Lisbeth ein wenig in den Garten.« Mademoiselle Hortense Hulot verließ, nachdem sie den Hauptmann anmutig begrüßt hatte, den Raum durch eine Glastür, begleitet von einer alten Jungfer, die älter aussah als ihre Cousine, die Baronin, obgleich sie 5 Jahre jünger war. »Es geht um deine Heirat«, flüsterte Lisbeth Hortense ins Ohr, wobei sie scheinbar keinen Anstoß daran nahm, dass die Baronin sie mit hinausgeschickt hatte, ohne ihr Beachtung zu schenken. Die Baronin ließ sich auf einem kleinen Sofa nieder, das um 1809 herum gewiss einmal sehr schön gewesen war, und bot Crevel einen Sessel an, dessen Armlehnen in bronzierte Sphinxköpfe ausliefen. Allerdings blätterte die Farbe bereits ab und an einigen Stellen kam das Holz zum Vorschein. »Ihrer reizenden Vorkehrung, Madame, vermögen so manche Hoffnung zu wecken, wenn ein Mann verliebt ist?« »Das Wort ist zu schwach. Verliebt, verliebt. Verzaubert bin ich.« »Verzeihung, Monsieur Crevel. Sie sind, wenn ich nicht irre, über 50 Jahre alt. Etwa 10 Jahre jünger als mein Mann. In meinem Alter sind Torheiten einer Frau nur dann zu billigen, wenn Schönheit, Jugend, Berühmtheit, irgendeine herausragende Eigenschaft uns unser eigenes Alter vergessen lassen. Und von all den Eigenschaften, die eine Frau verführen könnten, besitzen sie nichts.« »Und die Liebe?« »Monsieur, seien Sie doch nicht so stur.« Aber es gibt da auch noch etwas anderes. Ein Anrecht. In diesem Ton werden wir zu keinem Ende kommen. Sie wissen doch aber, warum ich Sie hergebeten habe. Nein, Madame. Nun, ich will mich kurz fassen, um uns nicht unnötig zu quälen. Unser Sohn hat Ihre Tochter geehelicht. Und Sie können sich nicht beklagen. Mein Sohn ist einer der bestangesehenen Rechtsanwälte in Paris und seit kurzem auch Abgeordneter. Ein Schwiegersohn, den ich unterhalten muss. Von der 500.000 Francs, die meine Tochter als Mitgift erhalten hat, sind schon 200.000 Francs weiß Gott wohin geflossen. Zur Begleichung der Schulden, nachdem Ihr Herr Sohn sein Haus mit pompösem Protz möbliert hat. Wir schweifen ab. Meine Tochter Hortense hatte eine gute Gelegenheit, sich zu verehelichen. Das Zustandekommen dieser von uns allen erwünschten Heirat hing gänzlich von Ihnen ab. Und Sie, Monsieur, haben diese vereitelt. Madame, ich habe nur ehrlich Auskunft gegeben. Man hat mich gefragt, ob die 200.000 Francs Mitgift für Mademoiselle Hortense auch tatsächlich ausgezahlt würden. Worauf ich wörtlich geantwortet habe, verbürgen kann ich mich nicht dafür. Wären dies auch Ihre Worte gewesen, wenn ich Ihrem Drängen nachgegeben hätte? Wie zur Bekräftigung seiner Worte kniete der dicke Crevel nieder und küsste ihre Hand. In diesem Fall, liebe Adeline, hätte ich nicht das Recht gehabt, so zu reden. Und die Mitgift wäre Ihnen direkt aus meiner Brieftasche zugeflossen. Ich soll das Glück meiner Tochter also erkaufen? Um den Preis einer... Nein, Monsieur Crevel, stehen Sie umgehend auf oder ich läute. Bewahren Sie, Madame, ruhig Ihre Treue für diesen Wüstling. Möchten Sie nicht wissen, wo Ihr Mann und ich uns kennengelernt haben? Bei unseren Mätressen. Nun ja, aber was besagt das? Wie Brüder waren wir. Aber 3 Monate nach der Hochzeit Ihres Sohns mit meiner Tochter hat dieser niederträchtige Kerl mir meine kleine Josefa ausgespannt. Die berühmte Sängerin? Ganz genau. Diese berühmte Josefa verdankt alles, was sie geworden ist, mir. Nun, ich denke, der Baron ist auf dem besten Wege, sich für sie zu ruinieren. Nachdem der Baron mich so schändlich betrogen hat, habe ich mir geschworen, ihm die Frau auszuspannen. Das ist nur gerecht. Und Sie jagen mich beim ersten Wort über die Regung meines Herzens vor die Tür wie einen räudigen Hund. Doch damit haben Sie meine Liebe, oder nennen Sie es meinetwegen Sturheit, nur weiter entfacht. Sie werden mir gehören. Ja, ich habe die Heirat Ihrer Tochter vereitelt. Und Sie werden sie ohne meine Hilfe nicht vermitteln können. Sie sind ein himmlisches Geschöpf. Sie werden noch 10, ja 20 Jahre so schön bleiben. Schenken Sie mir Ihre Gunst. Und Mademoiselle Hortense kommt unter die Haube. Gehen Sie, Monsieur, gehen Sie! Und wagen Sie es nie wieder, sich hier blicken zu lassen. 32 Jahre Tugend und Treue werden nicht niedergestreckt von den Dolchstößen eines Monsieur Crevel. Häufig beginnen Balzacs Romane mit einer ausführlichen Schilderung der Orte, der Stadt, der Straße, des Hauses, wie eine Kamera, die ganz allmählich heranfährt. Dann tritt man ein, und es werden der Wohnraum und jede anwesende Figur beschrieben. In Cousin Lisbeth ist das Vorspiel kürzer. Die Figuren treten unmittelbar in Aktion. Erst im Nachhinein erfährt man etwas über ihre Vorgeschichte. In diesem Fall von der Rivalität zwischen Adeline Hulot und ihrer jüngeren, aber weniger schönen und aus eigener Entscheidung unverheirateten Cousine Lisbeth Fischer. Lisbeth Fischer war hager und knochig von Gestalt und hatte schwarzes, glänzendes Haar. Ihre Augenbrauen waren in einer buschigen Linie über der Nase zusammengewachsen, ihre Arme waren lang und kräftig, ihre Füße plump. Vor 30 Jahren, 1809, hatte Adeline Hulot ihre Cousine Lisbeth aus den Vogesen nach Paris kommen lassen, in der Absicht, sie zu verheiraten. Doch Lisbeth hatte jede gute Partie zurückgewiesen. Lisbeth hat den gesellschaftlichen Aufstieg aus eigener Kraft geschafft. Da sie keinerlei Bildung genossen hat, bringt sie sich Lesen und Schreiben selbst bei, in der Hoffnung, eines Tages ein Stickereigeschäft leiten zu können. Sie muss sich mit allerlei widrigen Umständen herumschlagen und beneidet ihre Cousine Adeline seit jeher um ihr sorgloses Leben. Als das Haus Hulot sich im Niedergang befindet und Lisbeth ihre Eifersucht scheinbar beiseite schiebt, verbirgt sie ihren Groll unter der Maske der Hilfreichen. Denn der Groll ist der einzige Antrieb ihres Handelns. Die Karriere des Honoré de Balzac befindet sich im Jahr 1846, dem Erscheinungsjahr des Romans, ebenfalls im Niedergang. Sein Werk gehört der Vergangenheit an. In den Feuilletons der Zeitungen machen ihm die in Fortsetzung erscheinenden Romane von Eugène Sue den Platz streitig. Balzac fasst daher den Entschluss, dem Feuilleton-Roman einige Kniffe zu entlehnen. Er will an frühere Erfolge anknüpfen, ohne dabei seine literarischen Überzeugungen zu verraten. Der Roman Cousine Lisbeth ist eine Art Schwanengesang. Danach wird Balzac nur noch Feuilletons schreiben. Oder besser gesagt, ihm drängt sich das Verfassen von Cousine Lisbeth für die Tageszeitung Le Constitutionnel zu einem Zeitpunkt auf, da er noch mit der Niederschrift von Feuilletons beschäftigt ist. So bilden die beiden Romane ein Diptychon mit dem Titel »Die armen Verwandten«. In diese beiden letzten Werke steckt er all sein Können und entfaltet darin seine ganze schriftstellerische Reife. Cousine Lisbeth ist kein Roman, sondern das Tagebuch meiner Liebe zu Madame Hanska. 1833 bin ich ihr nur wenige Stunden am Ufer eines Schweizer Sees begegnet. Sie hatte mir von ihrer Bewunderung für meine Bücher geschrieben und den Brief mit »Die Fremde« unterzeichnet. Ich habe sie nur wenige Stunden gesehen, doch die genügten, um mich in sie zu verlieben. Wenige Monate später wurden wir ein Paar. Ein Glück, das seinen Tribut forderte. 8 Jahre, in denen wir uns nicht haben sehen können. Erst der Tod des Grafen Hanski öffnete uns den Horizont, die Perspektive der Ehe. Dann das Wiedersehen dort oben in den Nebelschwaden Europas. Ich kann nicht alles erzählen. Für sie habe ich den Kontinent durchquert, den Gefahren der Steppe getrotzt. Unser Wiedersehen, unsere Trennungen, Dresden, Rom. Und nun will sie, dass ich alle meine Schulden begleiche. Also schreibe ich Cousine Lisbeth. Ich werde das Geld verdienen, um sie endlich heiraten zu können. Ich werde meine Angelegenheiten ins Reine bringen. Der Anfang der Geschichte spielt im Jahr 1838. Hortense, ein reizendes Mädchen, das seiner Mutter Adeline sehr ähnelt, hält sich mit Lisbeth im Garten auf, während die Mutter mit Crevel streitet. Das Gespräch dreht sich natürlich um die Liebe. Schließlich gelingt es Hortense, Lisbeth ein Geständnis zu entlocken, das sie seit Jahren schon aus ihr herauszupressen versucht hat. Lisbeth hat tatsächlich einen Geliebten. Wer mag das sein? Wenn du uns deinen angeblichen Geliebten einmal vorstellen würdest, könnte mein Vater ihm eine Stelle verschaffen und ihm so zu Reichtum verhelfen. Das geht nicht. Und warum nicht? Weil er so etwas wie ein Pole ist. Ein Flüchtling. Ein Verschwörer? Oh, du Glückliche. Hat der Abenteuer bestehen müssen? Nun, er hat für Polen gekämpft. Er war Lehrer an einem Gymnasium, dessen Schüler den Aufruhr angezettelt haben. Und da er seine Stelle der Gunst des Großfürsten Konstantin verdankt, kann er wohl nicht auf Gnade hoffen. Und er war Lehrer wofür? Für die schönen Künste. Und nach der Niederschlagung des Aufstands ist er nach Paris gekommen. Er hat Deutschland zu Fuß durchquert. Der Ärmste. Und wie alt ist er? Zum Zeitpunkt des Aufstands war er kaum 24. Heute ist er 29. Also 15 Jahre jünger als du? Und hat er einen hübschen Namen? Hortense, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich werde stumm wie ein Fisch sein. Schwörst du mir das? Bei meinem Seelenheil. Nein, nicht bei deinem Seelenheil. Bei deinem Glück auf Erden. Ja. Also, er heißt Graf Wenceslas Steinbock. Wenn du mir beweist, dass dieser Graf keine Erfindung von dir ist, bekommst du meinen gelben Kaschmirschal. Der gelbe Kaschmirschal. Seit Lisbeth in Paris war, hatte es ihr der gelbe Kaschmirschal angetan. Sie war ganz versessen darauf, diesen Schal zu besitzen. Er war ein Geschenk des Barons an Adeline und, wie das in Familien so üblich ist, von der Mutter auf die Tochter übergegangen. Der gelbe Kaschmirschal in der schönen Schachtel aus Sandelholz. Den will ich haben. Wirst du mein Geheimnis auch bewahren? Gut. Dann erbringe ich dir den Beweis. Lisbeth hatte ein Geschenk mitgebracht, das sie der Baronin zum Geburtstag vermachen wollte, und das, so glaubte sie, die Existenz ihres fantastischen Geliebten belegen würde. Dieses Geschenk war ein in Silber getriebenes Petschaft. Es bestand aus drei laubumrankten Gestalten, Glaube, Liebe und Hoffnung, die Rücken an Rücken gelehnt die Erdkugel trugen. Ihre Füße ruhten auf Ungeheuern, die sich gegenseitig zerfleischten, und dazwischen wand sich die symbolische Schlange. Die göttliche Offenbarung des Genies. Wer hat das erschaffen? Nun, mein Geliebter, Wenceslas Steinbock. 6 Monate Arbeit stecken darin. Er hat mir erklärt, Steinbock sei ein deutsches Wort und bezeichne ein Tier, das zwischen Felsen lebt, ähnlich wie eine Gemse. Damit will er fortan seine Werke signieren. Und nun her mit dem Schal. Mit einer Verstellung, die Lisbeth Fischer erschreckt hätte, wenn sie sie bemerkt hätte, hütete sich Hortense, ihre tiefe Bewunderung zu zeigen. Sie war tief ergriffen, wie alle für Schönheit empfänglichen Menschen, die unverhofft ein vollendetes Meisterwerk erblicken. Wenn er dir ein Schmuckstück schenkt, das ihn 6 Monate Arbeit gekostet hat, muss er tief in deiner Schuld stehen. Du willst es wohl ganz genau wissen. Nun, dann will ich dich in eine Verschwörung einweihen. Eine Verschwörung mit deinem Geliebten? Werde ich daran teilhaben? Ah, du willst ihn wohl gerne sehen. Aber du verstehst sicher, dass eine alte Jungfer wie deine Lisbeth ihren Liebsten nicht gleich herzeigt, nachdem sie ihn 5 Jahre vor aller Welt geheim gehalten hat. Weißt du, ich habe weder Katze noch Zeisig, noch Hund noch Papagei. Doch selbst eine alte Geiß wie ich muss etwas zum Lieben und Hätscheln haben. Und so halte ich mir einen Polen. Hat er einen Schnurrbart? Wenn du noch weiter so viel fragst, antworte ich überhaupt nicht mehr. Ich werde schweigen wie eine Holzpuppe. Mein Verehrer hat eine Bronzegruppe von 10 Zoll Höhe angefertigt. Sie stellt Samson dar, wie er einen Löwen erwürgt. Dieses Meisterwerk ist in einem Laden auf der Place de Carrousel ausgestellt, gleich gegenüber dem Haus, wo ich wohne. Wenn dein Vater gegenüber seinem Intimus, dem Minister für Handel und Landwirtschaft, von der Bronzegruppe schwärmen könnte wie von einem antiken Werk, das er gerade im Schaufenster gesehen hat, wäre mein Schatz ein gemachter Mann. Dann lass mir doch das Petschaft. Vor Maman werde ich es bis zu ihrem Geburtstag verbergen. Aber Papa möchte ich es gern zeigen, damit er eine Vorstellung davon hat, wenn er dem Minister davon erzählt. Ah, oh, mir scheint, dass die Tür zum Salon jetzt offen ist. Wir wollen doch mal sehen, ob Monsieur Crevel schon fortgegangen ist. Oh, Maman! Die beiden Frauen gelangten gerade in dem Augenblick zur Tür des Boudoirs, als die Baronin ohnmächtig wurde. Hortenses Aufschrei aber genügte, sie wieder zu Bewusstsein zu bringen. Lisbeth ging Riechsalz holen und fand bei ihrer Rückkehr die Tochter in den Armen der Mutter. Oh, keine Sorge, das sind nur die Nerven. Dann erhob sich Adeline, um ihrem Mann entgegenzugehen. Sie wollte ihn noch vor dem Essen in den Garten führen und ihm von den gescheiterten Heiratsplänen erzählen. Bleibst du heute Abend bei uns? Nein, Kinder. Nach dem Abendessen verlasse ich euch wieder. Die Baronin nahm die Zeitung, überflog den Theaterplan und legte das Blatt wieder hin, nachdem sie gesehen hatte, dass Josefa heute Abend in der Oper die Alice sang. Na, Adeline, was bedrückt dich denn? Weißt du nicht, dass ich dich mehr liebe als... Als Josefa? Wer hat dir das erzählt? Ich habe einen anonymen Brief erhalten, den ich verbrannt habe. Darin stand auch, dass Hortense Heirat an den Folgen unserer misslichen finanziellen Lage gescheitert sei. Ach, Adeline, du bist ein Engel und ich ein elender Hund. Im Moment könnte ich Hortense tatsächlich keinen zugeben. Das macht mich sehr unglücklich. Und dass dein alter Onkel Fischer in Geldnot ist, liegt auch an mir. Er hat mir nämlich einen Wechsel über 25.000 Francs unterschrieben. Und das alles wegen einer Frau, die mich betrügt, die mich hinter meinem Rücken verlacht und mich einen eitlen, grauen Kater schimpft. Quäl dich nicht, Hector. Du weißt doch, ich habe noch meine Diamanten. Rette damit vor allem meinen Onkel. Das würde nicht reichen. Behalte sie lieber für Hortense. Mein armer Freund. Der Baron Hulot, der sich den Ruin seiner Familie vorzuwerfen hatte, bot alle Mittel auf, um seine Frau, seine Kinder und schließlich auch Lisbeth für sich einzunehmen. Als er aber gegen 7 Uhr abends seinen Bruder, seinen Sohn, die Baronin und Hortense miteinander am Whisttisch sitzen sah, brach er auf, um seine Geliebte in der Oper zu bewundern. Lisbeth, die in der Rue de Doyenné wohnte, nahm er im Wagen mit. Denn diese hatte die Angewohnheit, sich nach dem Essen sofort zu empfehlen. Als Grund gab sie an, dass es in ihrem Viertel so einsam sei. Dass der Häuserblock entlang des Louvre, in dem sich Lisbeths Wohnung befand, bis heute erhalten geblieben ist, stellt einen jener Verstöße gegen den gesunden Menschenverstand dar, den die Franzosen sich gern leisten, damit Europa angesichts des Esprit, den man ihnen zuschreibt, seine Angst vor ihnen ablegt. Vielleicht verfolgt man damit auch unbewusst irgendeinen großen politischen Gedanken. Darum ist die Beschreibung dieses Winkels des modernen Paris gewiss kein bloßes Beiwerk. Dereinst wird man sich so etwas gar nicht mehr vorstellen können. Und unsere Kinder und Kindeskinder, die den Louvre zweifellos eines Tages vollendet sehen werden, würden nicht glauben wollen, dass er ganze 36 Jahre im Herzen von Paris neben einer solchen Geschmacklosigkeit gestanden haben soll. Dieser Palast, in dem 3 Dynastien 36 Jahre lang die Eliten Frankreichs und Europas empfangen haben. Vom Tor aus, das zum Pont du Carrousel und zur Rue du Musée führt, fallen einem sofort etwa ein Dutzend Häuser auf, deren zerfallene Fassaden einen baufälligen Eindruck machen. Die Besitzer haben es aufgegeben, diese alten Baracken instand zu setzen. Es sind die Überreste eines Viertels, mit dessen Abriss man begonnen hat, nachdem Napoleon sich entschlossen hatte, den Louvre endlich fertigzustellen. Die Rue du Doyenné und die gleichnamige Sackgasse sind die einzigen Straßen, die in das düstere, einsame Viertel vordringen, dessen Bewohner Gespenster sein müssen, denn man bekommt sie nie zu Gesicht. Die Mieten in diesen dem Abriss geweihten Häusern waren sehr niedrig. Das hatte Lisbeth bewogen, sich dort niederzulassen, obwohl der Zustand des Viertels sie zwang, sich stets vor Einbruch der Dunkelheit in ihr Haus zurückzuziehen. Adieu, liebe Cousine. Just in dem Moment, da der Baron sich an der Tür des Hauses von Lisbeth verabschiedete, schlüpfte eine junge Frau an dem Wagen vorbei, die das Haus gleichfalls betreten wollte. Sie war klein, hübsch, schlank, äußerst elegant gekleidet und duftete nach einem erlesenen Parfüm. Ohne eigentliche Hintergedanken wechselte die junge Dame einen Blick mit dem Baron, um zu sehen, wer der Verwandte ihrer Nachbarin war. Aber dem Lebemann geriet dabei das Blut in Wallung, wie allen Parisern, wenn sie einer hübschen Frau begegnen, die all ihre Wünsche verkörpert. So zog er, bevor er wieder in den Wagen stieg, mit weiser Bedächtigkeit seinen Handschuh an, um Gelassenheit zu demonstrieren und der jungen Frau in aller Ruhe mit den Blicken folgen zu können. Ihr Kleid hatte einen verführerischen Schnitt, und sie brachte es auf angenehmste Weise zum Schwingen. Denn sie hatte keinen dieser abscheulichen Krinolinenunterröcke nötig. Was für eine reizende kleine Frau. Ich würde sie gern glücklich machen, denn sie würde es sicherlich ebenso tun. Von Lisbeth werde ich erfahren, wer sie ist. Als die Unbekannte den Treppenabsatz des Vorderhauses erreicht hatte, warf sie, ohne sich umzudrehen, einen verstohlenen Blick zur Toreinfahrt und sah, wie der Baron immer noch dort stand, starr vor Bewunderung, wie festgenagelt von Neugier und Verlangen. Eilig stieg sie die Treppe hinauf. Und bald öffnete sich im zweiten Stock ein Fenster. Die junge Frau erschien, jetzt jedoch in Gesellschaft eines Herrn, dessen kahler Schädel und etwas missmutiger Blick den Ehemann verrieten. Wie schlau und gewitzt diese Kleine ist. Auf diese listige Weise hat sie mir ihre Wohnung verraten. Aber das ist ja der Baron Hulot, der Vorsteher meiner Abteilung. Und stell dir vor, Manef, die alte Jungfer vom Hinterhof, die mit dem jungen Mann zusammenlebt, ist mit ihm verwandt. Was? Ist das nicht seltsam, dass wir das erst heute und so ganz zufällig erfahren? Sehen Sie mal, Wenceslas. Sehen Sie mal, was ich Ihnen mitgebracht habe. Etwas Süßes und Früchte. Das wird Sie erfrischen, mein armes Kind. Ihnen kocht ja das Blut vor lauter Arbeit. Für diesen harten Beruf sind Sie einfach nicht geschaffen. Wie gut Sie zu mir sind, Mademoiselle. Aber nun essen Sie doch. Und schauen Sie mich nicht so an wie eine Ihrer Figuren, wenn sie Ihnen gelungen ist. Danke. Sind Sie müde? Nicht von der Arbeit, aber des Lebens müde. Nun lassen Sie mal den Kopf nicht hängen, mein kleiner Wenceslas. Wissen Sie, Ihr Petschaft hat meiner kleinen Hortense offenbar sehr gefallen. Na kommen Sie. Mit meiner Unterstützung werden Sie auch noch die Bronzegruppe verkaufen. Dann sind Sie Ihre Schulden bei mir los und können tun und lassen, was Sie wollen. Dann sind Sie frei. Ich werde immer in Ihrer Schuld stehen. Aber warum denn? Weil Sie mich nicht nur eines verzweifelten Abends dem Tode entrissen haben, weil Sie mich nicht nur genährt, beherbergt und mir in meinem Elend beigestanden sind, sondern weil Sie mir auch Kraft geschenkt haben. Sie haben aus mir den gemacht, der ich jetzt bin. Sie sind zwar oft hart zu mir, Sie haben mich leiden lassen. Ich? Fangen Sie etwa wieder an mit Ihren Grillen von Poesie und Kunst? Und knacken mit den Fingern, reißen sich die Arme aus, während sie von Schönheitsidealen und anderem nordischen Unsinn faseln? Die Schönheit ist weniger wert als ein fester Boden unter den Füßen. Und der feste Boden bin ich. Anstatt ihren Träumen nachzuhängen, sollten sie lieber arbeiten. Was haben sie gemacht, während ich fort war? Was hat ihre hübsche Nichte denn gesagt? Wer hat ihnen gesagt, dass sie hübsch ist? Jenes unmenschliche einsame Viertel, in dem Lisbeth lebt, gibt es heute nicht mehr. Seine Spur verliert sich in Romanen. Die Straße, in der sie wohnt, dürfte in etwa an der Stelle verlaufen sein, wo heute die gläserne Pyramide vor dem Louvre aufragt. Das ganze Viertel zwischen Louvre und Tuilerien, mit dessen Abriss zu dem Zeitpunkt begonnen wurde, als Balzac diese Erzählung niederschrieb, verschwand endgültig im Jahr 1850, dem Todesjahr Balzacs. Valérie Marneffe und Lisbeth Fischer im selben Haus und Wenceslas im Zimmer darüber unterzubringen, ist das nicht ein genialer Einfall? Die Wohnungen und Treppen bieten hervorragende Gelegenheiten für angebliche Zufallsbegegnungen. Hier werden Intrigen gesponnen und dunkle Machenschaften vorbereitet. Balzac ist damit Georges Perecs Das Leben Gebrauchsanweisung ein gutes Jahrhundert voraus. Hortense, die mit Steinbocks Petschaft unter dem Kopfkissen schlafen gegangen war, um sich auch nachts nicht von dem Kleinod zu trennen, stand am Morgen nach dem vertraulichen Gespräch mit Lisbeth frühzeitig zum Ausgehen angekleidet da und bat ihren Vater, mit ihr spazieren zu gehen. Es war etwa 9:30, als der Vater der Bitte seiner Tochter nachkam und ihr den Arm reichte, woraufhin sie am Seineufer spazieren gingen, über den Pont Royal bis zur Place du Carrousel. Hortense führte ihren Vater vor die Auslagen eines Ladens an der Ecke jenes dunklen Viertels, das sich entlang der Galerien des alten Louvre erstreckt. Sie ging in den Laden hinein, während ihr Vater draußen stehen blieb und sich damit beschäftigte, zu den Fenstern der hübschen kleinen Dame heraufzuspähen. Dieses entzückende Persönchen wird mich die habgierige Josefa rasch vergessen lassen. Aus Furcht bemerkt zu werden, drehte der verliebte Baron der Rue du Doyenné den Rücken zu. Aber nur so weit, dass er gelegentlich einen Blick zu den Fenstern hinüberwerfen könnte. Als er sich gerade wieder umwandte, stand ihm plötzlich Madame Manef gegenüber, die von den Quais kommend auf dem Weg nach Hause war. Welch bildhübsche Frau, jede Torheit würde man für sie begehen. Ach, Monsieur, sind Sie nicht der Baron Hulot? Ja. Ach, nun, da der Zufall unsere Blicke schon zum zweiten Male vermählt und da ich, wie mir scheint, das Glück habe, Sie zu interessieren, so lassen Sie mich Ihnen sagen, begehen Sie besser keine Torheiten. Üben Sie vielmehr lieber einen Akt der Gerechtigkeit. Das Schicksal meines Mannes liegt in Ihrer Hand. Wie darf ich das verstehen? Mein Mann ist in Ihrer Abteilung im Kriegsministerium tätig. Verzeihen Sie meine Dreistigkeit, Herr Baron, aber Sie werden gleich verstehen, warum ich es gewagt habe, so zu sprechen. Ich bin nämlich ganz schutzlos. Aha. Sie irren sich, Monsieur. Ich bin verzweifelt, aber ich bin eine ehrbare Frau. Vor 6 Monaten habe ich meinen einzigen Beschützer, den Maréchal Montcornet, verloren. Ach, Sie sind seine Tochter? Ja, Monsieur. Aber er hat mich nie anerkannt. Er hat mir nichts hinterlassen. Es wurde kein Testament gefunden. Verzagen Sie nicht, Madame. Man weiß schließlich, was man der Tochter eines Bayard des Kaiserreichs schuldet. Ich bin gern bereit, Madame... Madame Marneffe. Ich bin gern bereit, um ihrer schönen Augen willen ungerecht zu sein. Eine Cousine von mir wohnt in ihrem Hause. Ich werde sie diese Tage so bald wie möglich besuchen. Wollen Sie mir Ihr Anliegen dort schildern? Ganz ins Gespräch mit Madame Marneffe versunken, hat Baron Hulot die Begegnung von Hortense und Wenceslas in dem Laden, wo sich die Bronzegruppe befindet, verpasst. Die beiden jungen Leute, scheinbar über Geschäftliches sprechend, parlaient d'amour. Papa, ich habe soeben meine Ersparnisse ausgegeben. 1200 Francs! Komm! 1200 Francs? Und wofür? In diesem Laden? Nun, wenn ich dabei einen Mann gefunden habe, ist das doch nicht zu viel. Einen Mann? Hier in dieser Bude, liebe Tochter? Ach, Väterchen, willst du mir etwa verbieten, einen großen Künstler zu heiraten? Ich glaube nicht. Denn Künstler sind heutzutage ungekrönte Könige. Ruhm und Geld, das sind ja die beiden größten gesellschaftlichen Vorteile. Gleich nach der Tugend. Und wie denkst du über die plastische Kunst? Das ist eine schwierige Sache. Man muss da schon große Protektionen haben, ganz abgesehen von einem ungewöhnlichen Talent. Denn die einzige Abnehmerin für Skulpturen ist die Regierung. Und wenn dieser Künstler unterstützt würde? Umso besser für ihn. Und von vornehmer Geburt? Na dann. Ein Graf. Und Bildhauer? Er hat kein Vermögen. Ah. Rechnet er etwa mit dem Vermögen von Mademoiselle Hulot? Dieser große Künstler hat deine Tochter heute zum ersten Mal gesehen. Und zwar ganze 5 Minuten lang. Und das Meisterwerk, das ich soeben erworben habe, wirst du gleich zu sehen bekommen. Der Schöpfer eines solchen Werkes wird garantiert Erfolg haben. Es wird dir nicht schwerfallen, ihm einen Auftrag zu einer Statue zu verschaffen. Donnerwetter, deine Fantasie macht ja 7 Meilensprünge. Wenn es nach dir ginge, wärt ihr nach den gesetzlichen 11 Tagen schon verheiratet. 11 Tage muss man warten? Tja. Ich habe ihn gleich in den ersten 5 Minuten geliebt. Die Bildhauerei ist die höchste aller Künste. Halt, da hätte ich beinahe noch etwas Wichtiges vergessen. Noch mehr Geheimnisse? Ich liebte ihn schon, bevor ich ihn kannte. Lisbeth wollte den jungen Menschen heiraten. Dabei könnte sie seine Mutter sein. Das ist doch Mord. Bitte, Papa, sprich nicht mit Lisbeth darüber, bis mein Ehekontrakt unterzeichnet ist. Machen Sie auch größere Bronzestatuen? Trauen Sie sich zu, ein 9 Fuß hohes Standbild zu schaffen? Gewiss, Monsieur. Haben Sie Papiere, die Sie als Comte Steinbock ausweisen? Ja, Baron. Auf Russisch und Deutsch. Aber noch ohne Beglaubigung. Nun, wenn die Herren, deren Urteil ich einholen werde, mit ihren Werken zufrieden sind, kann ich Ihnen das Standbild des Marschalls Montcornet in Auftrag geben, das im Père Lachaise auf sein Grab kommen soll. Oh, Baron, das wäre mein Glück. Oh, Papa. Kommen Sie. Ihr Leben wird sich zum Guten wenden. Sie werden bald erfahren, dass in Paris niemand ungestraft Talent besitzt und beharrliche Arbeit am Ende stets ihren Lohn erhält. Errötend überreichte Hortense dem jungen Mann einen schönen algerischen Geldbeutel mit 60 Goldstücken. Das ist für Sie. Handelt es sich zufällig um das erste Honorar, das Sie für Ihre Arbeiten bekommen? Beeindruckt von Madame Hulots Schönheit, verglich der Künstler die Mutter mit der Tochter. Ja, Madame, für meine künstlerische Arbeit ist es das erste Geld. Aber ich habe lange Zeit als Steinmetz gearbeitet. Dann wollen wir hoffen, dass das Geld meiner Tochter Ihnen Glück bringt. Tags darauf ging der Baron, der ganz vernarrt in Madame Manet war, zu Lisbeth. Nanu, werter Cousin, Sie hier? Dies ist Ihr erster Besuch bei mir. Und Sie kommen gewiss nicht um meiner schönen Augen willen. Was führt Sie also her? Es ist mir sehr peinlich, Sie in diesem Loch empfangen zu müssen. Der vordere der beiden Räume, aus denen Lisbeths Wohnung bestand, war zugleich Salon, Esszimmer, Küche und Arbeitsraum. In das Schlafzimmer war bislang noch nie jemand vorgedrungen. Der Grund für mein Kommen? Du bist viel zu gerissen, um es nicht selbst zu erraten. Hier im Haus wohnt eine bildhübsche Frau. Madame Manet. Oh, ich verstehe. Und Josepha? Ach, liebe Cousine, für mich gibt es keine Josepha mehr. Sie hat mich vor die Tür gesetzt wie einen Dienstboten. Und nun? Da Madame Marneff eine anständige Frau ist, die Frau eines Angestellten, und du mit ihr Umgang haben kannst, ohne dich zu kompromittieren, möchte ich, dass du gute Nachbarschaft mit ihr pflegst. In diesem Augenblick hörte man auf der Treppe das Rascheln eines Kleides und die Schritte einer Frau in feinen Schnürstiefeln. Das Geräusch verstummte an der Türschwelle. Nach zweimaligem Anklopfen öffnete sich die Tür und Madame Manet trat ein. Verzeihen Sie, Mademoiselle Fischer, dass ich so bei Ihnen hereinplatze. Aber gestern, als ich Ihnen einen Besuch abstatten wollte, habe ich Sie nicht angetroffen. Wir sind Nachbarinnen. Und wenn ich gewusst hätte, dass Sie die Cousine des Staatsrats sind, hätte ich Sie schon längst gebeten, bei ihm Fürsprache zu halten. Da ich den Herrn Direktor eben eintreten sah, habe ich mir die Freiheit genommen, vorbeizusehen. Denn mein Mann, werter Baron, hat mir von einem Plan für die Beförderung berichtet, der morgen dem Minister vorgelegt werden soll. Sie brauchen nicht in die Rolle der Bittstellerin zu schlüpfen, schöne Frau. Es ist an mir, Sie zu bitten, Ihnen meine Aufwartung machen zu dürfen. Nun, wenn Mademoiselle nichts dagegen einzuwenden hat, kommen Sie mit. Nur zu, mein werter Cousin. Ich komme gleich nach. Musik. alle nötigen Elemente für das Ränkespiel sind jetzt versammelt. Und jede der Figuren steuert auf ihr Schicksal zu. Geld. Man wirft mir vor, viel zu viel darüber zu reden. Aber ist es nicht die Haupttriebfeder der Menschen, der Gesellschaft? An Geld hat es mir immer gemangelt. Ich habe nichts unversucht gelassen, um zu Geld zu kommen. Das Druckereigeschäft, es hat mich in den Ruin getrieben. Eine Ananasplantage, das Theater, Geldanlagen. Ich schreibe unermüdlich ein Kapitel nach dem anderen. Dieser Roman ist eine Obsession. Diese Hochzeit ist eine Obsession. Wir waren im Begriff, ein Kind zu bekommen, wollten vor seiner Geburt heiraten, und am Vorabend meiner Reise zu ihr erhalte ich diese entsetzliche Nachricht. Eine Fehlgeburt. Das Kind, das ich so herbeigesehnt habe. Ich werde sterben, ohne Vater geworden zu sein. Und die Hochzeit ist erneut verschoben. Ich bin in meinem Leben kreuz und quer durch Europa gereist, bis in die ukrainische Steppe. Ich habe das höchste Glück und das abgründigste Unglück erlebt. Leben und Werk verschwimmen. Ich habe Kiesel gestreut und dann die Spuren verwischt. Wenceslas ist Pole, wie Madame Hanska, und Künstler, wie ich. Hortense bewundert ihn, so wie sie mich bewundert. Aber er ist Bildhauer und nicht etwa Schriftsteller. Es hat mir Vergnügen bereitet, meinen Figuren ihre Namen zu geben. Baron Hector Hulot, da schwingt Victor Hugo mit. Und Adeline, Adèle Hugo. Sie ist ebenso bewundernswert und aufopferungsvoll gegenüber ihrem Mann wie meine Adeline. Während der große Dichter, genau wie der Baron, von Frau zu Frau flattert. Der Baron, der Lisbeths Umgang mit Madame Manef besonders gewünscht hatte, um damit ein Auge auf deren Haushalt zu haben, hatte bereits bei Valerie zu Abend gegessen. Auch Valerie Manef lag viel daran, über die Familie Hulot alles Mögliche in Erfahrung zu bringen. Daher umschmeichelte sie die alte Jungfer. Lisbeth ihrerseits war froh, ein weiteres Haus gefunden zu haben, wo sie zum Abendessen geladen wurde. Valerie schien sie als Vertraute zu betrachten und überhäufte sie mit Aufmerksamkeiten. Mein Kleines, warum haben Sie mir eigentlich noch nicht Ihren Liebhaber vorgestellt? Wissen Sie überhaupt, dass er über Nacht berühmt geworden ist? Er? Berühmt? Ja, es ist nur noch von ihm die Rede. Er hat den Auftrag für das Standbild meines Vaters, das Maréchal Montcornet. Sie sagen, er wird ein Standbild anfertigen? Mein Kleines? 9 Fuß hoch, im Auftrag des Kriegsministeriums. Also wirklich, wo leben Sie denn? Die Regierung wird dem Comte de Steinbock ein Atelier und eine Wohnung zur Verfügung stellen. Woher wissen Sie das alles, wenn ich es noch nicht einmal weiß? Wollen Sie mir schwören, ebenso wenig Geheimnisse vor mir zu haben, wie ich vor Ihnen? Mein Spion zu sein, wie ich der Ihre? Und Monsieur Hulot nie zu verraten, dass ich es Ihnen gesteckt habe? Lisbeth sah zum Fürchten aus. Ihre schwarzen, stechenden Augen wurden starr wie die eines Tigers. Sie biss die Zähne zusammen, um ihr Klappern zu verhindern. Ein grässlicher Krampf packte sie. Sie zitterte am ganzen Leib. Sie fuhr sich mit der Hand unter die Haube, krallte die Finger in den Haarschopf und stützte den Kopf auf, der zu schwer geworden war. Sie loderte. Nun? Warum sprechen Sie nicht weiter? Ich will für Sie alles sein, was ich für ihn war. Ach, ich hätte mein Leben für ihn gegeben. So lieben Sie ihn denn? Wie mein eigen Fleisch und Blut. Ach, wenn Sie ihn nur auf diese Weise lieben, werden Sie bald sehr glücklich sein. In einem Monat heiratet er nämlich Ihre Nichte. Hortense! Sie lieben den jungen Mann also doch? Valerie, meine Liebe, wir wollen einander gehören, im Leben wie im Tod. Woran Ihr Herz hängt, das soll auch mir heilig sein. Selbst Ihre Laster werde ich als Tugenden erachten, denn ich werde vielleicht einmal auf Sie angewiesen sein. Also ich verstehe kein Wort. Sie müssten doch glücklich sein, wenn er eine so gute Partie macht. Damit ist ihm der Erfolg sicher. Unser Künstler begibt sich jeden Tag, wenn Sie zum Abendessen ausgehen, zu Madame Hulot. Aber Sie sind ja leichenblass. Adeline. Oh, Adeline. Das wirst du mir büßen. Du sollst noch hässlicher werden als ich. Valerie, mein Engel. Ich will mich auch beruhigen. Wenn Sie mir einen Beweis für Ihre Behauptungen geben. Ihre Nichte Hortense besitzt doch diese Samson-Gruppe, die übrigens in dieser Zeitschrift abgebildet ist. Sie hat sie von den eigenen Ersparnissen gekauft. Und der Baron setzt sich für seinen künftigen Schwiegersohn ein und ebnet ihm den Weg zum Erfolg. Wasser! Wasser! Wasser! Mir lodert der Kopf! Ich werde verrückt! Madame Manef brachte Wasser. Die alte Jungfer nahm ihre Haube ab, löste ihr schwarzes Haar und steckte den Kopf in die Waschschüssel, die ihre neue Freundin ihr hinhielt. Nachdem sie mehrere Male die Stirn auf diese Weise gekühlt hatte, ließen Hitze und Aufregung nach und sie fand ihre Selbstbeherrschung wieder. Kein Wort mehr darüber. Sind Sie ja. Sie haben also Mademoiselle Hulot mit dem jungen polnischen Comte verkuppelt. Zu diesem Zweck haben Sie ihn also aufgepäppelt. Man könnte meinen, dass Sie das ärgert, Monsieur Crevel. Glauben Sie, ich werde dem Baron je verzeihen, dass er mir Josepha ausgespannt hat? Ach, deshalb haben Sie also meiner Cousine den Hof gemacht. Das habe ich mir doch beinahe gedacht. Wie einen Hund hat sie mich behandelt. Schlimmer noch, wie einen Dienstboten. Aber ich werde schon noch an mein Ziel gelangen. Der arme Kerl. Es wäre doch wirklich grausam, wenn seine Ehefrau ihm Hörner aufsetzte, nachdem seine Geliebte ihm den Laufpass gegeben hat. Sie meinen, Josepha hat ihn zum Teufel gejagt? Bravo, Josepha, du hast mich gerecht. Aber mein Cousin hat sich ganz gut getröstet. Das kann nicht sein. Die Katze lässt das Mausen nicht. Der Baron ist jetzt in einem gewissen Alter. Ach, wenn Sie mir nur bei meiner Rache helfen würden. Sie bekämen von mir eine Rente von 10.000 Francs auf Lebenszeit. Sagen Sie mir, Verehrte, wer Josephas Nachfolgerin ist. Und die Miete, das Frühstück und der gute Kaffee, den Sie so schätzen, werden Ihnen für immer sicher sein. Diskretion ist mir wichtiger als eine Rente. Der Baron meint es sehr gut mit mir, er will mir künftig die Miete zahlen. Allerdings steckt er über 30.000 Francs in die Einrichtung der Wohnung, die er für seine Dame auserkoren hat. Wie? Eine Dame aus der Gesellschaft? Ja, eine verheiratete, anständige Frau. Begabt, musikalisch, 23 Jahre alt. Ein hübsches, treuherziges Gesicht, strahlend weiße Haut und tadellose Zähne. Augen wie Sterne, eine herrliche Stirn und entzückende Füßchen. So etwas hat man noch nicht gesehen. Auch kleine Hände? Ich sage Ihnen mit einem Wort, sie ist ein Kleinod. Anständig, schamhaft, feinfühlig und geistvoll. Einfach ein Engel. Ihr Vater war Maréchal de France. Ja, Donnerwetter noch mal! Ein starkes Stück. Ihn soll der Teufel... Verzeihen Sie, ich werde noch verrückt. Ich glaube, ich gebe gut und gerne 100.000 Francs. Ich sage Ihnen doch, es handelt sich um eine ehrbare Frau. Der Baron weiß, was er tut. Ihr Mann, der bereits zum stellvertretenden Chef im Kriegsministerium befördert wurde, wird sich ihm nicht in den Weg stellen. Er wurde für das Kreuz der Ehrenlegion vorgeschlagen. Sie können sich denken, dass eine Frau, die in den Genuss so vieler Vorzüge kommt, ihren Gönner nicht um einer Bagatelle willen hintergeht. Die Sache würde sie schon etwas mehr als 100.000 Francs kosten. Er muss sehr an ihr hängen. Das müssen Sie selbst herausfinden. Ich glaube nicht, dass er bereits zum Zuge gekommen ist. Dabei hat er ihr für 10.000 Franc Geschenke gemacht. Für die Aussteuer seiner Tochter konnte er keine 40.000 Franc aufbringen. Aber für diese neue Leidenschaft waren sie mit einem Male da. Das wäre ja ein Heidenspaß, wenn ich ihm zuvor käme. Mein Gott, es war nicht richtig von mir, Ihnen davon zu erzählen. Nein, gar nicht. Rot vor Scham soll die Familie Hulot werden. Morgen lasse ich eine Rente von 5% auf Sie eintragen, liebe Lisbeth. Aber Sie müssen mir alles verraten. Den Namen und die Adresse der Dulcinea. Dies ist der Moment, in dem sich auf allen Gebieten geheime Machenschaften entspinnen. Man verliert sich ein wenig in den Berechnungen und den Geldsummen. Die Hochzeit von Hortense und Wenceslas ist jedenfalls gesichert. Die Baronin musste sich von ihren Diamanten trennen, um die Einrichtung und Wäsche für das junge Paar bezahlen zu können. Madame Marneffe hat eine schöne Wohnung in der Rue Vanneau bezogen. Sie wird dort einen Salon führen. Als sie noch in der Rue du Doyenné lebten, wohnte Valérie über Lisbeth. Nun bezieht sie das zweite Stockwerk und Lisbeth wohnt im dritten. Die Rue Vanneau liegt in der Nähe der Ministerien, in einem vornehmen Viertel, das Proust später als Faubourg Saint-Germain bezeichnen sollte. Im Rahmen des großen Projekts der Comédie Humaine reiht sich Cousin Lisbeth in die Szenen des Pariser Lebens ein. Die Topographie darin ist äußerst präzise. Die Handlung konzentriert sich auf das heutige 7. Arrondissement. Adeline Hulot zieht ebenfalls um in eine bescheidenere Bleibe, da Hortense ausgezogen ist und mit ihrem Mann einen neuen Haushalt gegründet hat. Die Wohnung hat mehrere Räume und verfügt immerhin noch über eine Küche und über Zimmer für die Bediensteten. Die Möblierung besteht aus den Überresten einer glanzvollen Vergangenheit. Der Baron, nun von allen Familienpflichten befreit, lässt sich in seinem ehelichen Haushalt kaum noch blicken. Er hat seine Schulden Notilden und seine Tochter mit einer Mitgift ausstatten können, von Valéries Etablierung einmal abgesehen, weil er mit einem noch nicht gewonnenen Vermögen rechnet und jongliert. Hulot hat Adelines Onkel Fischer nach Algerien geschickt, damit dieser dort zu Reichtum gelange, wie er so schön sagt. Mit anderen Worten, er soll in die Staatskassen langen, damit der Baron wieder flüssig wird. Madame Marneffe konnte schließlich nicht umhin, den Avancen des Barons nachzugeben. Während des Hochzeitsballs von Hortense und Wenceslas, zu dem sie auch geladen ist, verdrückt sich der Baron, um einen Teil der Nacht mit ihr zu verbringen. Um 7 Uhr morgens kehrt er zu den Gästen zurück. Im Laufe des Abends hat der Crevel versprochen, ihn in Valérie Marneffes Salon einzuführen, nachdem dieser ihn bedrängt hat und ganz offenbar mehr weiß, als er wissen dürfte. Unterdessen setzt Lisbeth alles daran, den Bruder des Barons zu ehelichen, den General und Comte de Pforzheim. Hier endet gewissermaßen die Einleitung dieser Geschichte. Das bisher Berichtete ist für das Drama, das noch folgt, das, was die Prämissen bei einem Lehrsatz sind oder was bei jeder klassischen Tragödie die Exposition ist. Im Jahre 1841, etwa 3 Jahre nach Hortenses Hochzeit, galt der Baron Hulot d'Hervy als solide geworden. Dabei kostete ihn Madame Manef doppelt so viel wie einst Josepha. Das Haus von Madame Manef erlangte binnen 2 Jahren den Ruf, allerlei Annehmlichkeiten zu bieten. Valérie selbst galt als liebenswürdige und geistreiche Frau. Um den Wandel ihrer Verhältnisse plausibel zu machen, wurde das Gerücht gestreut, ihr natürlicher Vater Maréchal Montcornet habe ihr ein beträchtliches Vermögen hinterlassen. Der Baron empfahl sich stets um Mitternacht mitsamt den anderen Gästen und kehrte eine Viertelstunde später wieder zurück. 3 Monate nach ihrem Einzug in die Rue Vanneau hatte Madame Manef Monsieur Crevel bei sich empfangen. Er war soeben Bürgermeister in seinem Arrondissement und Offizier der Ehrenlegion geworden. Diese beiden Verehrer bildeten für Valerie so eine Art Leibwache, wie auch ihr eifersüchtiger Ehemann. Valerie zog alle Blicke auf sich und entfachte das Begehren jener, in deren Kreise sie erstrahlte. Lisbeth hatte sich dazu bewegen lassen, bei Valerie die Stellung einer Gesellschafterin und Wirtschafterin anzunehmen. Die Demütigungen eines solch fragwürdigen Postens fochten sie nicht an. Nach außen hin machte das Verhältnis der beiden Frauen zueinander den Eindruck einer aufrichtigen und herzlichen Freundschaft. Äußerlich hatte sich Lisbeth beträchtlich verändert. Sie trug jetzt ein Korsett und hatte plötzlich eine schlanke Taille. Ihre Kleider hatten einen tadellosen Schnitt, ihre Füße staken in Stiefeletten und die seidenen Strümpfe durften natürlich auch nicht fehlen. Das ging selbstredend auf Valeries Rechnung. Bezahlen musste es allerdings der Liebhaber, der gerade an der Reihe war. Wenn ich es so bedenke, habe ich das Leben als struppige Ziege beginnen müssen. Das Schicksal hat es gewollt, dass ich es nun als eine königliche Löwin beschließen werde. Da die größten Sorgen von ihrem Leben gewichen waren, zeigte sie sich nun stets bester Laune. Die Miete ihrer kleinen Wohnung zahlte der Baron. Lisbeth, mein Liebes, wie todlangweilig waren doch heute Morgen wieder die 2 Stunden mit Crevel. Ich wünschte, du könntest mich nur eine Woche lang vertreten. Das geht leider nicht. Ich werde als Jungfrau sterben. Diesen beiden Tattergreisen zu gehören, manchmal schäme ich mich regelrecht. Oh, Kleines. Sag, meine kleine Lisbeth, du verachtest mich doch nicht? Ach was? Etliche Abenteuer hätte ich gehabt, wäre ich nur hübsch. Aber du hättest stets auf dein Herz gehört. Na komm. Dein Manef ist bloß ein Toter, den man vergessen hat zu begraben. Der Baron ist gewissermaßen dein Gatte und Crevel dein Verehrer. Alles in bester Ordnung, finde ich, wie bei jeder anderen Frau. Nein, verehrte Freundin, daher rührt mein Kummer nicht. Wenceslas so zu lieben, dass ich mich nach ihm verzehre und ihn nicht einmal sehen zu können. Hulot lädt ihn hier zu uns zum Abendessen ein und mein Künstler schlägt dies aus. Sei ganz ruhig, mein Kind. Er wird schon noch kommen. Valerie, ich bin dir treu geblieben und bin jetzt doppelt so reich wie bei meiner Abreise. Ich werde in Paris bleiben, bei dir. Und für dich will ich leben und sterben. Als wäre er einem Roman von Alexandre Dumas oder Eugène Sue entstiegen. Zwei Autoren, die Balzac verhasst waren und über deren unverdienten Erfolg, über deren unmoralische Verkaufszahlen er sich beklagte, erscheint ein ehemaliger Liebhaber von Valerie auf dem Plan. Henri Montes de Montejanos platzt in den Salon. Ein Brasilianer vom Äußeren eines Othello, so Balzac. Er reiht sich ein in die Galerie jener zahlreichen, von dunklen Leidenschaften getriebenen Figuren, die so häufig in den Romanen des 19. Jahrhunderts vorkommen. Sein Auftritt stellt einige Weichen für den noch fernen Ausgang der Geschichte. Der Brasilianer stellt das unkontrollierbare Element dar, das in Lisbeths gut geschmierter Maschinerie Chaos anzurichten droht. Die Intuition des Liebenden lässt bei Crevel und dem Baron den Argwohn aufkeimen, dass sich hinter diesem plötzlichen Auftauchen des angeblichen Verwandten Valeries etwas Ungutes verbirgt. Um Gottes Willen, sprich leiser, Henri. Das Aussehen und der Auftritt des Brasilianers lösten bei Crevel und Baron Hulot die gleichen Gefühle aus. Beide waren neugierig, bestürzt, ängstlich. Daher wirkte auch das Gebaren beider Liebhaber gleich komisch. Crevel blieb länger als sein Leidensgefährte betroffen und ohne Selbstbeherrschung. So entdeckte der Baron das so lange gehütete Geheimnis Valeries und Crevels. Das war ein harter Schlag für das Herz des verliebten Alten. Noch weiß ich nicht, in welcher Beziehung Sie zu Ihrem angeblichen Cousin stehen, von dem Sie mir im Übrigen nie etwas erzählt haben. Aber als er eintrat, fuhr es mir wie ein Dolchstoß ins Herz. Mich haben Sie nie so angeblickt. Nie. Aber noch ein anderes Geheimnis ist dabei offenkundig geworden. Ein, wie mir scheint, geradezu schändliches. Nur mal ganz ruhig. Crevel, dieser einfältige Fleischklumpen, liebt sie. Und sie begegnen seiner Galanterie mit solchem Wohlgefallen, dass der alte Trottel seine Verliebtheit vor aller Welt zur Schau trägt. Das wären bereits drei. War das schon alles? Na, vielleicht gibt es ja tatsächlich noch mehr. Wenn Crevel mich liebt, dann ist das doch nichts anderes als sein gutes Recht als Mann. Wenn ich mich ihm aber gefällig zeigte, wäre ich eine kokette Frau. Oder eine, der Sie, lieber Baron, zu viele Wünsche offen ließen. Lieben Sie mich mit meinen Fehlern oder lassen Sie mich gehen. Wenn Sie mir meine Freiheit zurückgeben, würde ich weder Ihnen noch Crevel je wieder Einlass gewähren. Ich werde mit meinem Cousin Henri Montes de Montechamps das wahrmachen, was Sie mir an reizenden Gewohnheiten andichten wollen. Leben Sie wohl, Monsieur Hulot. Ich gebe es zu. Während Hulot seine Eifersucht über Valerie ausschüttet, hält sich der Brasilianer im Cabinet de Toilette versteckt und ihm entgeht kein Wort dieser Szene. Und doch kann Valerie ihn leicht mit dem Versprechen vertrösten, ihn zu heiraten, sobald ihr Ehemann gestorben ist. Gewiss, das sind Kniffe, die man in einem billigen Fortsetzungsroman anwendet, aber selbst ein Molière hat in seinem Tartuffe nicht gezögert, Orgon unter dem Tisch zu verstecken, während Tartuffe versucht, Elmire zu verführen. Das ist ein klassischer Kunstgriff, und ich werde mich seiner nicht enthalten, nur weil vielleicht einmal ein Eugène Sue darauf zurückgegriffen hat. Was im Übrigen gar nicht so sicher ist. Ich spreche in meinem Roman über eine ganze Reihe anderer Dinge, von denen dieser Zeilenschinder keinen blassen Schimmer hat. Ich halte alle Fäden in der Hand. Es ist ein Liebesroman, gewiss. Aber auch ein Roman über die Kunst und die Schaffenskraft, wie mein Buch Das unbekannte Meisterwerk, das seinen Namen leider sehr zurecht trägt, denn auf welches Echo ist es gestoßen? Auf dasselbe wie Sarrazin. Ungezählte Künstler, ungezählte Kunstwerke habe ich in meinen Romanen erschaffen, und ich nehme meine Fäden auf. In gewisser Hinsicht ist Cousine Lisbeth sogar auch ein politischer Roman, denn die alten Weggefährten des Kaiserreichs und die Arrivisten der Julimonarchie prallen hier aufeinander. Und Algerien taucht auf, der Boden für Begehrlichkeiten und Veruntreuungen. In meiner Comédie humaine kehren Figuren aus den Romanen wieder. Nebenfiguren zwar, aber es gibt sie. Viele von ihnen bevölkern auch den Salon von Madame Manet. Célestin Crevel zum Beispiel steigt auf vom Ladengehilfen zum Parfümhersteller und wird schließlich Abgeordneter und Bürgermeister. Ha, schon, Crevel, da ist er ja. Jetzt ist es Zeit für eine Nachtszene auf der Straße. Im Dunkel der Straße bemerkte Crevel die lange Gestalt des Baron Hulot, die sich an der Bretterwand einer Baustelle entlang duckte. Er ging geradewegs auf ihn zu. Guten Morgen, Baron. Mitternacht ist nämlich schon vorüber, mein Lieber. Aber was in aller Welt tun Sie hier? Soll ich Ihnen einen guten Rat geben? Wir wollen beide nach Hause gehen. Denn, unter uns gesagt, werden Sie kein Lichtlein mehr am Fenster sehen. Wer hat Ihnen das gesagt? Valerie, wer sonst? Unsere Valerie, die nur noch die meine sein möchte. Sie dürfen sich nicht ärgern. Sie wissen doch, dass ich mir das Recht auf Rache vorbehalten habe. Ein Vierteljahr haben Sie gebraucht, um mir Josefa auszuspannen. Für Valerie brauchte ich... Lassen wir das. Jetzt will ich sie ganz für mich. Aber wir wollen trotzdem gute Freunde bleiben. Crevel, mach keine Witze. Es geht hier um Leben und Tod. Das ist unmöglich, Crevel. Verstehen Sie? Liefern Sie mir Beweise. Haben Sie auch einen Haustürschlüssel wie ich? Und da sie gerade am Haus angelangt waren, steckte er seinen Schlüssel ins Schloss. Aber die Tür ging nicht auf, so stark er auch daran rüttelte. Keine nächtliche Ruhestörung. Wissen Sie, Baron, ich besitze viel bessere Schlüssel als Sie. Crevel führte den Baron den Quai entlang. Als sie über den Pont Royal gingen, fühlte sich Hulot so leer, so abgewirtschaftet, dass er nahe daran war, einem bösen Gedanken nachzugeben. Crevel in den Fluss zu stürzen und selbst gleich hinterherzuspringen. In der Rue du Dauphin angekommen, blieb Crevel vor dem Nebeneingang eines alten Hauses stehen. Hinter dieser Tür befand sich ein langer, schwarz-weiß gefliester Gang, der zu einer Treppe und einer Pförtnerloge führte. Diese wurde von einem kleinen Innenhof erhellt, von denen es in Paris so viele gibt. Crevels Häuschen, denn er war der Eigentümer, hatte einen Anbau mit Glasdach, der durch die Loge und die vorspringende Treppe völlig der Sicht entzogen war. Die Pförtnerin, die für ihre Helfersdienste von Crevel gut entlohnt wurde, war eine ausgezeichnete Köchin. Der Bürgermeister konnte zu jeder nächtlichen Stunde in seinem bescheidenen Häuschen ein- und ausgehen, ohne Furcht beobachtet zu werden. Als Crevel im Boudoir die Kerzen anzündete, war der Baron zutiefst erstaunt über den kultivierten und koketten Luxus, der sich vor seinen Augen entfaltete. Es sind zwei Betten hier. Der Divan, den man umklappen kann, und das andere dort im Schlafzimmer. So können wir hier beide nächtigen. Die Beweise! Crevel griff nach einem Leuchter und führte seinen Freund in das Schlafzimmer, wo auf einer Chaiselongue ein herrlicher Morgenrock lag, der Valerie gehörte und den sie voller Stolz in der Rue Vanneau getragen hatte, ehe er in Crevels Häuschen Verwendung fand. Mein Gott, ich erkenne all die Sachen, die sie getragen hat. Ihre Hüte, ihre kleinen Pantoffeln, das mir. Sag mir, seit wann? Den Transportunternehmer habe ich vor 3 Jahren, im Dezember 1838, bezahlt. 2 Monate zuvor, im Oktober, wurde dieses reizende Häuschen eingeweiht. All die gekauften Einrichtungen, all die erworbenen Häuser, in denen eine Mätresse untergebracht werden soll, beschreibt Balzac mit umso größerem Vergnügen, als er die Arbeit an der Cousine Lisbeth immer wieder durch Reisen nach Italien, in die Schweiz und nach Deutschland unterbricht, um Madame Hanska wiederzusehen. Denn diese zögert noch, ihn zu heiraten. Einige Monate nachdem Balzac Cousine Lisbeth abgeschlossen hat, erwirbt er ein Haus in der Rue Fortunée nahe den Champs-Élysées. Er richtet es mit genau derselben Sorgfalt ein, wie er die Wohnungen in seinem Roman eingerichtet hat. Man könnte den Roman als Antizipation des Einzugs der Madame Hanska in die Rue Fortunée lesen, eine literarische, eine erträumte Verwirklichung der Vereinung. Seiner Schwester Laure wird er ein Jahr vor seinem Tod schreiben. Wenn mich auch die Comédie humaine nicht groß gemacht hat, so werde ich es doch sein, dank dieses Erfolgs. Balzac meint die erfolgreiche Ehe. Eine erstaunliche Bemerkung, die sich aber vielleicht durch das Schicksal Wenceslas Steinbocks im Verlauf des Romans erklären wird. Bist du zufrieden mit mir, mein Schatz? Was soll ich dereinst nun werden? Eine Madame Crevel oder eine Madame Montes? Was rätst du mir? Crevel, der Wüstling, hat keine 10 Jahre mehr zu leben. Und Montes ist noch jung. Crevel wird dir etwa 10.000 Francs Rente hinterlassen. Du musst Montes dazu bringen, dass er wartet. Dann kannst du ihn später immer noch heiraten. Sofern du dir deine Schönheit bewahrst, mein liebes Kind. Und mit deinen 60.000 Francs Rente wirst du eine vorrangige Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Wir werden sehen, wann Manef stirbt. Geh, mein Engel, und bring mir meinen Künstler. Seit 3 Jahren geht das nun, und ich habe noch kein Stück Boden gut gemacht. Das ist eine Schande für uns beide. Wenceslas und Henri sind meine einzigen Leidenschaften. Der eine ist die Liebe, der andere die Fantasie. Wie schön du heute bist. Warte, dein Schal sitzt nicht gut. Trotz aller meiner Lektionen verstehst du es immer noch nicht richtig, einen Schal zu tragen. Und willst doch eine Frau Maréchal Hulot werden? Seitdem Wenceslas verheiratet und Vater eines kleinen Jungen ist, wovon Balzac zu dem Zeitpunkt, da er diese Szenen schreibt, selber träumt, arbeitet er deutlich weniger, genau genommen gar nicht mehr. Zum einen erntet die vom Ministerium in Auftrag gegebene Statuengruppe schlechte Kritiken und so muss er sich erneut aufs Kunstgewerbe verlegen. Zum anderen ist das Glück dem Schaffensprozess abträglich. Dem Haushalt mangelt es an Geld. Und so kann es Lisbeth gelingen, Wenceslas dazu zu überreden, sich bei Madame Manef Geld zu borgen, ohne dass Hortense es erfährt. Wobei Lisbeth Wenceslas zugleich vor der Frau warnt, die, muss man es in Erinnerung rufen, Baron Hulot verführt hat, also seinen Schwiegervater. Aber bevor eine weitere Etappe im Niedergang des Hauses Hulot durchlaufen wird, lohnt es sich, bei jener Passage im Roman zu verweilen, in der Balzac den unüberwindbaren Gegensatz zwischen Kunst und Leben herausstreicht. Eine Passage, in der er unendlich viel von sich preisgibt. Beharrliche Arbeit ist das oberste Gesetz in der Kunst wie im Leben. Die großen Künstler und vollendeten Dichter warten daher weder auf Aufträge noch auf Kunden. Sie bringen jeden Tag etwas Neues zur Welt. Daraus geht die Gewohnheit der Arbeit hervor und das fortwährende Bewusstsein über die Schwierigkeiten und Hindernisse, das die wahren Künstler in beständiger Verbindung mit der Muse und den schöpferischen Kräften hält. Canova lebte in seinem Atelier, so wie Voltaire in seinem Schreibzimmer gelebt hat, und so müssen auch Homer und Phidias gelebt haben. Wenceslas Steinbock befand sich so lange auf dem steinigen Pfad, der die großen Männer zu den Gipfeln des Ruhms führt, wie Lisbeth ihn in seiner Mansarde angekettet hatte. Das Glück in Gestalt von Hortense hatte Steinbock dem Müßiggang zurückgegeben, dem Normalzustand aller Künstler, denn bei ihnen ist der Müßiggang ein beschäftigtes Ruhen. Künstler wie Steinbock hat man mit Recht Träumer genannt, weil sie von der Träumerei geradezu verzehrt werden. Diese Opiumraucher stürzen am Ende alle ins Elend, obwohl sie doch zu großen Männern getaugt hätten, wenn unerbittliche Lebensumstände sie wach und in Atem gehalten hätten. Solche Halbkünstler sind im Übrigen ganz reizende Leute, die von den Menschen geliebt und mit Lob in Rausch versetzt werden. Den wahren Künstlern sind sie scheinbar sogar überlegen, da diese der Eigenliebe, Ungeselligkeit und Widerspenstigkeit gegen die Gesetze der Welt bezichtigt werden. Und dies ist der Grund. Die großen Männer gehören ganz ihren Werken, da sie sich von den Alltagsdingen gelöst haben und sich ganz ihrer Arbeit widmen, wirken sie auf die Banausen egoistisch. Man möchte, dass sie sich in derselben Kleidung zeigen wie der Dandy, der seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen nachkommt, die man die Pflichten gegen die Welt nennt. Man wünscht sich die Löwen des Atlas gekämmt und parfümiert wie Schoßhündchen. Solche großen Männer aber, die kaum ihresgleichen haben und selten auf diese treffen, leben oft in Zurückgezogenheit und Einsamkeit. Der Mehrheit, die sich bekanntlich aus Dummköpfen, Neidern, unwissenden und oberflächlichen Menschen zusammensetzt, sind sie unbegreiflich. Verstehen Sie nun die Rolle, die eine Frau an der Seite eines solchen Ausnahmemenschen spielt? Sie muss so sein, wie es 5 Jahre lang Lisbeth war. Und dazu noch lächelnd Liebe schenken. Hingebungsvolle, stille Liebe. Meine Liebe, darf ich vorstellen, kommt Steinbock. Ich kenne Sie bereits, Monsieur. Denn ich habe Sie oft in der Rue du Doyenné gesehen und hatte auch schon das Vergnügen, auf Ihrer Hochzeit zu sein. Ah, Monsieur Crevel! Mit ihrer scheinbaren Kälte packte Valerie ihren Nachbarn bei der Eitelkeit. Und? Wie finden Sie Valerie? Oh, sie ist reizend. Sie haben ja nicht auf mich hören wollen. Tja, mein lieber Wenceslas, Sie hätten der Liebhaber dieser Sirene werden, hätten Sie heiraten können, nachdem sie Witwe geworden wäre und hätten zudem 40.000 Francs Rente eingestrichen. Während des Diners war Baron Hulot äußerst liebenswürdig. Er stimmte ihn fröhlich, seinen Schwiegersohn hier zu sehen, und er bildete sich ein, mit Valerie wieder versöhnt zu sein, durch das Versprechen, ihren Ehemann zum Abteilungsdirektor zu machen. Der freundliche Empfang, die Tafelfreuden, die vorzüglichen Weine, alles war dazu angetan, Wenceslas Steinbock in einen Sinnenrausch zu versetzen. In höchst animierter Stimmung streckte er sich nach dem Essen auf einem Divan aus und gab sich dort einem seelischen und körperlichen Hochgefühl hin, das Madame Marneffe bis zum Gipfelpunkt steigerte, als sie sich leichtfüßig, duftend und in ihrer selbst die Engel beschämenden Schönheit neben ihn setzte. Valerie berührte fast sein Ohr, als sie ihm zuflüsterte: Heute Abend können wir das Geschäftliche nicht besprechen. Es sei denn, sie blieben bis zuletzt. Zu dritt, mit Ihnen, Lisbeth und mir, könnten wir die Dinge gewiss zu Ihrer Zufriedenheit arrangieren. Ach, Sie sind ein Engel, Madame. Es war doch dumm von mir, nicht auf Lisbeth zu hören. Was hat sie Ihnen denn gesagt? Sie versicherte mir, Sie würden mich lieben. Madame Marneffe blickte Wenceslas an, setzte eine verlegene Miene auf und erhob sich abrupt. Diese Gebärde einer anständigen Frau, die im Innersten ihres Herzens eine Leidenschaft verborgen hält, war tausendmal beredter als die leidenschaftlichste Erklärung. Ach, wäre ich ein Grand Seigneur, ich stünde nicht vor Ihnen wie ein Bittsteller. Armer Junge, ich erinnere mich an Ihre Arbeitsnächte in der Rue du Doyenné. Sie haben sich auf diese Heirat gestürzt wie ein Halbverhungerter auf das Brot. Oh, sprechen Sie kein Wort weiter. Sie sollen Ihre 10.000 Frau haben, mein lieber Wenceslas. Aber ich stelle eine Bedingung. Sie haben mit Samson begonnen. Vollenden Sie das. Schaffen Sie dazu eine Delilah. Sie wandte sich ab, um zum Teetisch zu gehen. Mit dieser tänzerinnenhaften Bewegung hatte sie früher Hulot erobert. Jetzt faszinierte sie Steinbock damit. Deine Rache ist gelungen. Hortense wird manche Träne vergießen und den Tag verwünschen, an dem sie dir Wenceslas genommen hat. Solange ich nicht die Frau des Maréchal bin, habe ich so gut wie nichts erreicht. Wenn Sie Delilah als Porträt von Valerie machen wollen, lieber Graf, kaufe ich Ihnen ein Exemplar für 1.000 Écu ab. Dazu müsste Madame bereit sein, für mich zu posieren. Wünschen Sie Tee? Eine Tasse Tee? Ich nehme so viele Tassen Tee, wie Sie mir reichen wollen. Nur um Sie mir so gereicht zu sehen. Was sprechen Sie da vom Posieren? Monsieur Crevel will mir für eine Samson-Gruppe 1.000 Écu bezahlen, wenn Sie mir als Delilah posieren würden. Wenceslas, mein lieber Freund, obwohl wir uns 3 Wochen lang nicht mehr gesehen haben, glaube ich dennoch an deine Liebe. Ich nehme an, dass deine Frau dich daran hindert, zu mir zu kommen. Du sagtest mir einmal in einer schönen Stunde, dass diese Frau keinen Platz mehr in deinem Herzen habe. Warum zerbrichst du nicht diese Kette? Ein so großer Künstler wie du muss frei sein. Die Ehe ist das Grab des Ruhmes. Das Standbild meines Vaters, des Maréchal Montcornet, ist dir nicht geglückt. Aber mit seiner Tochter hast du mehr Glück, denn der Liebende in dir ist dem Künstler überlegen. Du wirst Vater, mein angebeteter Wenceslas. Wenn du mich in meinem jetzigen Zustand nicht besuchen kommst, werden deine Freunde dich für einen schlechten Menschen halten. Aber ich fühle, dass ich dich wahnsinnig liebe und es daher nie übers Herz brächte, dich zu verdammen. Darf ich mich auf alle Ewigkeit nennen? Deine Valerie. Cousine Lisbeth. Hörspiel in 2 Teilen nach Honoré de Balzac. Bearbeitung und essayistische Texte Cécile Weißbrot. Übersetzung aus dem Französischen Nathalie Melzer und Paul Zech. Teil 1. Mit Lisbeth Fischer, Astrid Meierfeld, Celestin Crevel, Gustav Peter Wöhler, Adeline Hüllot, Imogen Kogge, Baron Hector Hüllot Derby, Felix von Manteuffel, Hortense Hüllot, Leonie Reiner, Valerie Marneff, Katja Sieder, Jean-Paul Stanislas Marneff, Tonio Arango, Wenceslas Steinbock, Patrick Güldenberg, Henri Montes de Montejanos, Martin Engler, der Erzähler Gerd Warmeling, die Leserin Marguerite Gâteau, Honoré de Balzac, Friedhelm Tock, Komposition und Bassklarinette Michael Riesler, Akkordeon Jean-Louis Martinier, Ton und Technik Thomas Monnerjahn und Susanne Bayer, Regieassistenz Anke Beims, Regie Christiane Ohaus, Produktion Deutschlandradio Kultur mit Radio Bremen 2017.